rechte Seele habe ich von Rom, geduldet euch, die Ketzerei wird gründlich ausgerottet. Bis die Fühlen von Hindernis verschämt sind und niemand hat ihr gesehen, dass sie sich offenen Kampf verstellten. Geht, doch ihr verderbt euch alles, vertraut dem Kardinal, lasst die Zeit und kluge Köpfe für euch arbeiten. Zum Empfang des Fürsten. Was wir verschaffen.